Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Podcast. Dieses Mal im Angebot The Hateful Eight, ein Spoilercast. Dieses Mal reden wir von Anfang an explizit über alles, was in diesem Film auch passiert, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Also nochmal ganz in aller Deutlichkeit, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und auch nicht wissen wollt, logischerweise, was passiert, dann jetzt ausschalten. In diesem Sinne geht's jetzt los. Dieses Mal wieder die Cine-Dudes am Werk. Wir haben alle den Film gesehen, unabhängig voneinander. Also glaub, ihr wart vielleicht zusammen auch drin, weiß ich nicht genau. Ja. Und ich habe es jetzt auch endlich geschafft, eine Woche oder zwei Wochen nach Bundesstart den anzugucken. Und ja, jetzt reden wir einfach allgemein über den Film und auch natürlich, was uns daran gefallen hat in Bezug auch auf die letzten Werke auch von Tarantino. Was uns da gefallen hat und was uns nicht gefallen hat. Ich fand es einfach zu schwierig, einen Podcast zu diesem Film zu machen, ohne zu spoilern, weil die Sachen, die einen stören oder die einem gefallen, das sind dann sehr bestimmte Stellen, finde ich, und dann ist es leichter. Sonst wird das nur ein Rumgedruckse. Ja, das fand ich ganz gut bei Laufminute 40 oder so und das bei Minute 134 fand ich nicht mehr so gut. Dass dieses Ding passiert ist. Eben, das bringt doch auch dann niemandem was. Das ist ja Blödsinn. Aber ja, nur ganz grob, es sind angeblich 8 Leute in dieser Hütte, die aufeinandertreffen und teilweise ja nichts miteinander zu tun haben, teilweise schon. Und das war das Erste, was ich irgendwie im Nachhinein doof fand, dass es einfach nie 8 Leute waren. Und warum heißt der Film? War das echt nur der Marketing-Gag zu sagen, Hateful Eight, weil das ist mein 8. Film und jetzt muss ich... Was soll das? Also es war halt, die Hauptleute waren 8. Ja. Du meinst ja noch der Kutscher, aber wo war der? Das war eh Geschmackssache zu sagen, wer ist denn da ein Haupttyp. Der General wurde nur als wichtige Person etabliert, weil Samuel Jackson sich so viel mit ihm beschäftigt, dann in dieser einen Szene. Aber ansonsten wäre der völlig unbeschriebenes Blatt gewesen. Ja. Und der Kutscher hatte immerhin ein paar lustige Szenen mit seinem Ich gehe da nie wieder raus in diesen Schneesturm. Und dann... Was ist mit dem passiert eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Der hat auch das Blut gespuckt. Ja. Der hat doch dieses... Der hat den Kaffee auch erwischt und dann so... Als ich ihn gesehen habe, und so, boah, was ist denn jetzt? Ja, ich sag einmal. Ja, ganz schön eine Blutschwelle. Vor allem, weil er sitzt da so, es läuft ihm so ein bisschen runter, dass ich, okay, jetzt stirbt. Und dann auf einmal völlig aus dem Nichts kotzt er dieses Blut auf den Tisch. Und natürlich dann der Antussi voll in die Fresse. Ja. Was ich im Nachhinein, was mir gar nicht so aufgefallen ist, im Vorstand stehe ich dann irgendwann... Und Channing Tatum. Ja. Also da hätte man dann spätestens aufmerksam werden. Also ich habe diesen Vorsprung gar nicht bemerkt gehabt. Also ich hab letztens auch aus Versehen jemanden gespoilert. Auf so einer Filmseite hat jemand drunter geschrieben, spielt Channing Tatum nicht auch mit? In der Kritik steht da gar nichts. Und ich so, ja, wird wohl aus Spoilergründen nicht verraten, dass er, wie er spielt und wen er spielt. Dann hieß du noch, ja, danke schön. Ja, im Vorspann steht es drin, ja. Also ganz am Ende. Der ist ja auch ewig, der Vorspann. Also natürlich ist es stilvoll, aber der ist schon sehr lang. Also, aber mit dem geilen Soundtrack. Also, nee, der Soundtrack ist auch toll, aber hätte er dann nicht irgendwie mehr, vielleicht noch mehr Landschaftsaufnahmen genommen? Also wenn er schon dieses krasse Format nimmt. Was mich komplett gestört hat bei diesen ganzen Kutschfahrtendingern, wieso zur Hölle ist da geräumt? Die sind mitten in der Butnik und die Kutsche fährt über eine geräumte Straße. Siehst du, sowas denke ich immer gar nicht. Was soll das? Es hat schon länger nicht mehr geschneit. Das sind halt die Wege, die Leute gehen müssen. Das schneit doch teilweise, während sie unterwegs sind. Ja, da ist ja dann auch nicht mehr so viel geräumt. Es ist permanent immer alles geräumt. Ja, das sind die Wege für die Postkutschen. Die fahren ja da jeden Tag. Die verteilen die Post. Aber die räumen doch nicht in Schneemobilbreite den Weg. Also wie stellst du dir das? Nein, die reiten da entlang mit ihren Kutschen. Mit ihrem Schneemobil. Nee, das geht gar nicht. Dann hat es länger nicht geschneit und ist eben dieser Blizzard. Ja, wahrscheinlich haben sie echt gemerkt, dass die Szenen, wo eine Kutsche sich tatsächlich bewegt, dass das bei dem Schnee einfach gar nicht mehr funktioniert. Kann sein. Gut, dann wir wollen das aber trotzdem haben. Jetzt müssen wir halt da. Aber ich bin da auch gar nicht. Er hat gerade in diesen späteren Szenen hat er die Kamera weiter runtergestellt, sodass man nicht mehr gesehen hat, dass er auf dem geräumten Weg fährt. Ja. Ist okay, aber dann... Tarantino ist nicht frei von Filmfehlern auch, dass man sagt, okay, hier hast du irgendwie das ein bisschen ungünstig. Die Kontinuität ist auch manchmal nicht da, vielleicht bei manchen Sachen. Also Baytrade ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber eben bei alten Sachen auch, bei Inglourious Basterds sind teilweise... hier ein, zwei Fehler drin, wo ich mir gedacht habe, okay, das darf dir einfach nicht passieren. Also, wenn ich das als Laie beim ersten Gucken bemerke, beim allerersten Mal, wenn die Szene kommt, dann ist es eindeutig zu offensichtlich. Wenn ich das beim dritten Mal erst merke, okay, scheiß drauf. Aber ist, so... Ist Hateful Eight eigentlich einer von seinen Filmen, die in dem realen Universum, in seinem Filmuniversum oder in dem Filmuniversum... Die Theorie hat er ja neulich irgendwie unterstützt, ne? Nachdem es ja so lange spekuliert wurde, hat er ja irgendwie gesagt, dass Teile seiner Filme sind die Filme, die sich seine Leute in den anderen Filmen angucken würden im Kino. Kill Bill ist zum Beispiel ein Kinofilm, wo Vincent Vega zum Beispiel reingehen würde. Genau, ja. Ist Hateful Eight dann auch so einer, oder? Keine Ahnung. Also ich hatte nur gehört, dass es aber im selben Universum wie Django spielen soll. Also dann ist die Frage, was Django ist. Und dadurch, dass es ja... ist eh schwierig, weil was ist in Glorious Bastards? Das würde mich am ehesten interessieren, weil er ja da die Geschichte wirklich verändert, das, was passiert ist. Also was ist das dann? Ist in seiner Filmwelt das nicht wirklich anders ausgegangen oder ist das auch ein Film in seiner Welt da? Aber ist nicht irgendwie Lieutenant Eldorain Nachfahre von irgendeinem Django Unchained-Typen? Irgendwas war doch da, oder? Ist auch jetzt bei dem, glaube ich. Tim Roth hat das gesagt. Tim Roths Figur ist ein Vorfahre von Michael Fassbender in den Glorious Bastards. Der heißen zwar sogar nicht mal gleich, aber Tim Roth hat selber gesagt, ja, er ist entfernter Verwandter von dem Vorfahren. Er ist ja auch Brite, ne? Er ist ja auch Brite in dem Film. Ja, stimmt, das ist ja das, wenn man dann das nur in Deutsch hört. Das war mir auch nicht klar. Zwischendurch ist doch einmal kurz ein Erzähler, das ist Tarantino im Original. Ja, das weiß man, wenn man das halt nicht hört. Logisch. Darf ich zu dem Erzähler gleich was sagen? Ja. Der hat mich komplett genervt. Also entweder, ich finde das cool, wie er das so, weil Pulp Fiction oder so, dieses Episodenhafte, wo dann die Kapitel auch einen Sinn haben. Aber so hat er die Kapitel nacheinander und dann kommt aber der Erzähler, der dir erzählt, okay, vor 15 Minuten ist das und das passiert. So, also, warum? Ja. Das funktioniert für mich nicht. Meine Theorie ist ja, er hatte diese Roadshow-Version von seinem Film, eben in 70mm, die 20 Minuten länger ist, inklusive 12 Minuten Intermission, also Pause. Mhm. Meine Theorie ist, dass eben diese Pause gerade da ist und er dann quasi nach der Pause das Publikum wieder abholt. Das ist so, das habe ich gelesen. Die Intermission ist genau nachdem, glaube ich, der General geschossen wird oder so. Ja, okay. Wird erschossen dann und dann ist sofort Intermission, also und dann geht es da weiter, genau, eben wo der Erzähler ist. Okay, dann funktioniert es. Eben, aber ist trotzdem komisch für einen normalen, also wie viele Leute haben das in einer Roadshow gesehen? Also die meisten sehen diesen Film nicht in dieser Form und auch in Zukunft nicht, weil das ist halt irgendwann vorbei und dann sehen das alle nur auf Blu-ray. Ja. Ist dann vielleicht, also man merkt schon, das ist auch ein Film, er hat gesagt, nee, ist mir egal, ob ihr das irgendwann daheim toll gucken könnt, das ist fürs Kino, Punkt aus, auch vom Format her. Ja. Das wird doch auf Blu-ray beschissen aussehen am Schluss. Weil du hast doch dann wirklich oben und unten, du hast wirklich zwei Drittel schwarzen Balken, oder? Also wenn du in einem normalen Kino, was wir auch hatten, in einem normalen Kino sind bei dem Film oben und unten schwarze Balken, weil er eben dieses 70mm Format genommen hat. Und es ist halt dann eh, also eben, es ist im Kino nicht mal voll mit einem normalen. Wie sieht denn das dann daheim auf dem Fernseher aus? Also er sagt dann schon ganz klar, fuck you mit deinem Home Entertainment, geh ins Kino, um meinen Film zu gucken. Was ja okay ist, ich will auch nicht das Kino sterben oder so, aber schon eine klare Aussage, finde ich, irgendwie, der auch macht mit diesem speziellen Format, weil gibt es nur 50 Filme oder wenn überhaupt in dem Format? Oder? Ganz wenig, also das ist seit den 60ern hat niemand mehr in dem Format gearbeitet oder so, also ganz strange. Das ist halt auch technisch total, du nutzt zum Film Linsen, die das Bild komplett verzerren, um dann bei der Projektion wieder Linsen zu nutzen, die das Bild in die andere Richtung wieder zurückverzerren, also im Prinzip völlig absurd, dass du so eine Technik benutzt. Aber geil. Er kann sich's aussuchen, eben. Wahrscheinlich würden es andere auch machen, aber er hat halt tatsächlich die Reputation, dass er sagen kann, ich will jetzt mal sowas machen und das ermöglicht man ihm auch. Waren nicht Teile von Interstellar auch in 70mm? Das ist halt IMAX-Format, ich meine. War Interstellar dann auf Film gedreht? Ich glaube schon. Also Nolan ist ja vehement auch mit seinem auf Film drehen. Okay. Der will das nicht anders. Der setzt sich da immer durch, dass er das auf jeden Fall. So. Nee, ist auch cool, dass es nicht ausstirbt, auf jeden Fall. Und Nolan hat das auch die Bewegung so ein bisschen angekurbelt. Also der hat das jetzt echt ins Rollen gebracht, dass jetzt auch andere Filmemacher sagen, nein. Also eben, ich habe gerade erst gelesen, dass der Regisseur für Star Wars Episode 9 dann, der jetzt Jurassic World gemacht hat, auch gesagt hat, er würde schon gerne Und der möchte auch im Weltraum drehen, ja. Also zu dem Film. Was ich generell, also ich finde viele Sachen auch gut in dem Film. Es wird vielleicht ein bisschen jetzt in diesem Podcast wirken, als wenn wir diesen Film nicht mögen würden, oder ich zumindest. Was aber nicht der Fall ist. Ich finde diesen Film nicht schlecht, aber es ist halt immer was, wenn man den Regisseur kennt und weiß, was er sonst so gemacht hat, gebe ich zu, dass ich natürlich das nicht ganz außen vor lasse und auch nicht lassen kann. Wenn ich weiß, jemand ist schon so und so gut gewesen, auch in bestimmten Sachen, wenn er dann diese Sachen nicht mehr drauf hat oder verbockt, dann ich bemerke es zumindest. Also ich finde halt auch, gerade bei dem Tarantino, das ist halt jemand, der selber an sich einen hohen Anspruch stellt und generell einen hohen Anspruch stellt. Und wenn er quasi... Also er selber geht mit dem Anspruch da rein und man selber, dadurch, dass der Tarantino dann mit dem Anspruch rangeht, geht selber auch mit so einem Anspruch da rein. Und ich finde, das ist dann schon okay. Und weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, der wird dem teilweise nicht so ganz gerecht. Also ich habe dann lange drüber nachgedacht. Teilweise, glaube ich, ist auch eine Entwicklung einfach da. Also er verändert sich, was ja auch gut ist. Jeder Künstler verändert sich auch mit seiner Musik und so. Also ist ja auch logisch, dass ein Filmemacher sich verändert. Nur mir gefällt die Richtung nicht, so merke ich einfach. Mir gefällt die Richtung nicht, in die es geht. Und das war bei Django nicht ganz so stark. Also ich war einer der Leute, die in Glorious Bastards wirklich nicht sehr mochten. Und dann war aber mit Django Unchained, dass ich mich wieder ein bisschen zurückgewonnen. Nicht komplett, aber es gab wieder Sachen, wo ich gesagt habe, okay, hier bist du wieder an manchen Stellen sehr, sehr in deiner Form. Und eben, ich bin nicht dagegen, dass er sich weiterentwickelt, nur eben, mir gefällt die Richtung nicht so ganz. Ist zum einen die Brutalität in dem Film, also ich habe wirklich kein Problem, also wir haben The Revenant gesehen und da war das absolut sinnvoll und wichtig auch für den Film, finde ich, dass es so hart gezeigt wurde, wie es war. In dem Film sind Szenen drin und brutale Momente, wo ich sage, nee, also die Art, wie du es zeigst, muss nicht sein, um mir klar auch, um mir auch das Gewicht zu vermitteln, das kommt trotzdem rüber. Mir ist trotzdem klar, dass hier alle sich abmurksen und dass es ernst ist und heftig, aber eben, ich muss halt nicht sehen, wie Nahaufnahme, wie ein Kopf komplett zerspringt in seine Einzelteile nach 2 Minuten. Das war tatsächlich noch unmöglich, der mir eh schon total beschwert. Eben, der war doch eh schon tot auch im Grunde, der war doch schon tot auch zu dem Moment, das hat er einfach nur aus Spaß gemacht. Und warum? Also gerade wenn man, deswegen habe ich auch am Anfang gemeint, wir reden auch so ein bisschen über die anderen Tarantino-Filme, weil wir natürlich da auch Referenzpunkte haben. Also eben in Pulp Fiction habe ich vorher erwähnt, dass da wird Marvin, glaube ich, heißt er, der auf der Rückbank sitzt, ins Gesicht geschossen. Ihr Spitzel da. Und dann erschießen sie ihn ja durch Zufall in Pulp Fiction und wir als Zuschauer sehen das, hinter dem Auto fahren wir her und sehen das durch die Rückscheibe. Die ist komplett rot plötzlich. Und natürlich sehen wir das in Samuel Jacksons Afro kleine Gehirnstückchen hängen. Aber eben, das ist in dem Moment auch, das ist eine humoristische Art, das einzubauen. Auch wenn natürlich manche sagen, das geht eigentlich nicht, das macht man nicht. So eine Art von Gewalt humoristisch einzusetzen. Aber da finde ich es okay. Ich fand das bei Hateful Eight nicht witzig an manchen Stellen. Also es war jetzt nicht lustig inszeniert für mich. Ja, eben, aber es war halt auch bei dieser Perfection-Szene, der Witz ist ja, dass wir über den Huckel fahren und das eigentlich ein riesengroßes Versehen ist. Ja. Und da war es halt eher so, geil, jetzt kann ich hier noch. Und natürlich kann man sagen, Pulp Fiction hat auch nicht so ein Riesenbudget gehabt, das war nochmal alles ein bisschen anders, weil er ja scheinbar jetzt bei Hateful Eight, bei Inglourious Basterds und auch bei Django Unchained hatte er den Special Effects Kerl von The Walking Dead, von dieser Serie da, der ja wirklich krasse, halb zerfetzte menschliche Körper darstellen kann. Sieht wirklich beeindruckend aus. Aber gut, in der Zombie-Serie lasse ich mir das eingehen. Ich brauche jetzt nicht in einem normalen Western, der eher mit klaustrophobischen Ansätzen spielt in dieser Hütte, da brauche ich zwischendurch nicht einfach, das muss nicht sein, also es macht auch den Film nicht besser oder und eben, es war auch nicht humoristisch inszeniert, sondern es war einfach nur so ein Leute, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Geld übrig und jetzt wollen wir einfach mal kurz den, also das kannst du komplett rausschneiden, der Film verliert überhaupt nicht an Wirkung. Also ich fand's, also, was die Gewalt angeht, fand ich Hateful Eight ging jetzt noch, also ich fand's jetzt nicht so schlimm, einfach weiß nicht, vielleicht weil ich schon mehr einfach solche Filme gesehen habe, aber in Django Unchained zum Beispiel, diese Schießerei mit diesen Blutsäcken, die halt einfach platzen, wenn man sie trifft, sah halt auch einfach nicht gut aus und das, weiß nicht, es sollte wohl irgendwie lustig sein oder nicht, oder vielleicht schon. Hatte ich aber auch nicht das Gefühl, dass das lustig sein sollte. Ich weiß es nicht, war auf jeden Fall stinklangweilig. Also diese Schießerei fand ich auch echt ätzend. Die erste, wo DiCaprio gerade erst stirbt oder das am Schluss? Genau. Ja, beides. Die erste fand ich nicht so tragisch, weil ich fand, das war sehr, sehr spannend bis zu dem Zeitpunkt. Und das war alles wirklich so halb vom Explodieren, wirklich was passierte zwischen diesen Menschen, die eindeutig nicht mehr einer Meinung sind. Und dann war das irgendwie für mich okay, 3 Minuten abzuschalten und dann soll er seine Leute abballern. Da hat es mich nicht so gestört, komischerweise. Aber eben, das ist ja auch immer Geschmackssache. Aber eben bei Hateful Eight, ich habe mich dann einfach gefragt, wofür ist eigentlich das Genre Western in diesem Film da? Er nutzt das, finde ich, überhaupt nicht. Es ist für mich kein Western. Eigentlich. Du könntest auch sonst Leute irgendwo eingeschneit lassen, okay, so wie Shining auch kein Western ist und trotzdem funktioniert, weil Leute sind einfach eingeschneit und trotzdem, und in Amerika ist das immer gut vorstellbar, dass das Stromnetz schlapp macht, weil es einfach ein bisschen mittelalterlich ist von der Qualität her. Und deswegen wäre das, also dieser Film würde voll und ganz in einem modernen Genre funktionieren, meiner Meinung nach. Und also er setzt sich ja auch viel mit dem Film The Thing auseinander und es ist ja auch kein Western. Und dann habe ich mich gefragt, warum macht er dann so Sachen, die irgendwie plötzlich mehr. Weiß nicht, das ist dann für mich kein, das ist nicht typisch Western-Genre, plötzlich zu sagen, wir haben jetzt hier 40 Liter Kunstblut, die noch raus müssen. Er vermischt es halt gerne, also er matscht ja alles zusammen hier, Pulp Fiction, ne, zum Beispiel. Also da war es halt stärker, finde ich. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass er weggeht davon, dass er jetzt immer mehr einem Genre dann mehr Zeit einräumt und schon stark in dieses Genre geht. Eben, ist ja auch sein erster Film mit einem Original-Soundtrack, also nicht Sachen, die er sich zusammengesucht hat, schon zum Teil sind da ein, zwei Songs sind drin, aber Ennio Morricone hat eben einen Soundtrack beigesteuert, der wirklich für diesen Film gemacht wurde. Und eben, also mir kommt schon so vor, dass er nach und nach immer mehr in ein Genre geht. Und dieses Genre dann, klar, mit seinen Tarantino-Sachen da vollstopft. Aber eben, und ich habe nicht ein Problem mit dem Level an Gewalt gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich übergebe mich jetzt gleich. Aber es war einfach so raus aus dieser Stimmung, die dieser Film hätte haben können. Also es war so ein Bruch für mich. So, haben wir jetzt ein 15 Minuten Gore-Fest oder geht es schon noch immer noch um die Story, um das Spannende daran? Und das geht so ein bisschen, finde ich, verloren am Ende. Also, ja, vor allem die letzte Stunde, als dann dieser Flashback kommt. Ja, der auch zu lang ist in Channing dem Fall. Tatum, dann ist es dann irgendwie so, okay. Ja, manche Flashbacks sind so toll bei Tarantino-Filmen und der ist einfach zu lang halt. Also ist einfach die Anime-Sequenz in Kill Bill. Eben, super, richtig, richtig gut. Und hier eben auch wieder perfekte Parallele. In Kill Bill haben wir auch einen Flashback, wo wir auch wissen, dass auf jeden Fall Menschen sterben werden. Das ist uns auch hier klar. Wenn der Flashback in Hateful Eight kommt, ist eigentlich klar, hier müssen Leute sterben in diesem Raum. In Kill Bill macht er das dezenter und sagt, wir müssen das jetzt nicht alles zeigen. Wir zoomen raus mit der Kamera aus der Kirche und die sterben alle. Punkt aus. In Hateful Eight lässt er sich, keine Ahnung, 10 Minuten? Wie lange dauert die Szene? Lässt er sich Zeit für dieses Geballer? Bestimmt eine Viertelstunde. Ja, vielleicht sogar mehr. Bis die mal anfangen zu schießen dann. Eben. Und es ist auch nicht spannend. Also ich finde auch nicht, dass da eine Spannung aufkommt. Sondern man wartet eigentlich nur, ja, wann geht's jetzt los? Oder ich meine, also die Figuren so an sich, also vor allem die neuen Figuren und die Frau dann auch, die wären einem am Ende eigentlich relativ egal. Mhm. Also auch durch diesen Flashback mit Channing Tatum, das ist der Bruder von ihr und alle anderen opfern sich nur, um diese Tussi zu retten. Ja, also, eben. Es fehlt einem einfach so ein bisschen das Gewicht dabei. Man weiß nicht, warum. Also, ich finde es gut, dass man nicht weiß, wer sie ist wirklich und was sie getan hat. Das fand ich bis zum Schluss auch, finde ich auch wirklich gut. Also, ich finde sie wirklich eine coole Figur. Ich finde sie sehr interessant. Also, auch eine verdiente Oscar-Nominierung, meiner Meinung nach. Weil sie wirklich mit dem bisschen, was ihre Figur eigentlich nur kriegt, wirklich viel macht. Also, vor allem, weil Jennifer Jason Leigh an sich einfach creepy ist. Ja. Das ist einfach eine Schauspielerin, die guckst du an, die ist einfach ein bisschen creepy. Und dann haust du ihr noch einen halben Liter Kunstblut ins Gesicht und dann wird es nicht besser. Also sieht dann einfach noch unheimlicher aus. Von Zähne raus dreschen. Ja, ey. Die sah am Ende das echt ekelhaft aus. Ja. Sieht halt echt widerlich aus. Also das war mir teilweise zu hart, da hinzugucken, wie die Zähne fehlen. Dann hängt ihr irgendwie ein ganzes Gehirn im Gesicht. Von ihrem Bruder. Und wurde mit Blut angekotzt. Boah. Jetzt ist diese Steigerung. Also generell haben wir, glaube ich, eh schon angesprochen, bevor wir es aufgenommen haben. Er hat ein, zwei Running Gags drin in diesem Film und die möchte, das hat er ja manchmal auch drin und auch hier und das sind zwei und die funktionieren beide nicht bis zum Schluss für mich. Und ein Running Gag ist ja, das Tolle ist ja, dass der auch beim fünften Mal fast noch witziger ist als die viermal davor und da ist es genau umgekehrt. Der ist beim ersten Mal ganz gut und dann nutzt er sich immer mehr ab. Das ist eines Mal zum einen die Tür, die immer wieder zugenagelt wird und er einfach so einen 45-Sekunden-Take nimmt, wo diese Schwester immer und immer wieder, weißt du, das ist halt einfach irgendwann nicht mehr. Ich fand auch. Auch mit der Tür, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf, so generell auf die Dialoge. Mhm. Aber gerade bei der Tür, wie sie dann alle irgendwie wahllos komisch reinschreien, jetzt macht die Tür zu, ein Nagel reicht nicht, das ist so, weiß ich nicht. Das hat da kommt nicht gewirkt, ne? Ja, so. Absolut, da kommt nichts bei rüber. Beim ersten Mal fand ich es ganz nett. Beim ersten Mal dachte ich, okay, ist jetzt ganz lustig, dass alle so ihre geheimnisvollen Figuren sind, aber wegen dieser blöden Tür plötzlich, mach die Tür zu. So, also frieren will niemand, egal ob er jetzt hier was zu verbergen hat oder nicht. Beim ersten Mal fand ich es wirklich okay. Und dann kam es nochmal, und dann kam es nochmal, und dann kam es, glaube ich, noch. Es gab viermal diese scheiß Tür. Ja. Und das ist halt nicht mehr witzig beim dritten Mal. Wäre vielleicht die Auflösung, wieso die Tür kaputt ist, überraschender gewesen. Ja, oder genau. Aber das war ihm dann immer klar, weil er sie so oft zeigt, war der gleich analogisch. Das war halt, ja. Nee, und der andere im Running Gag ist, dass Jennifer Jason Leigh immer irgendwas in die Fresse kriegt. Also am Anfang einen Ellbogen und dann kriegt sie nochmal einen von Samuel Jackson in der Kutsche mit. Das war lustig. Ja, ja. Und dann kriegt sie, glaube ich, das Essen in die Fresse, wenn sie beim Essen sind. Ja. Und dann kriegt sie die erste Ladung Blut. Dann schießt man durch Kurt Russells toten Körper. Sie kriegt die zweite Ladung Blut. Dann kriegt sie die dritte Ladung Blut von ihrem Bruder. Von wem kriegt sie die Zähne ausgeschlagen? Auch noch von Kurt Russell, glaube ich, ne? Als er auf ihr drauf hockt und ihr Blut ins Gesicht spuckt. Stimmt, das habe ich auch vergessen. Er spuckt das stimmt, Blut ins Gesicht. Ja, genau. Dann haut er ihr die Zähne noch raus und dann stirbt er. Und eben, irgendwann denke ich mir halt so, okay, wann hörst du jetzt auf? Also ich meine, also auch dieses, das hängt aber auch damit zusammen, ich brauche auch nicht eine 5- oder 10-minütige Szene am Schluss, wie sie gehängt wird. Das ist jetzt Geschmackssache, dass Tarantino natürlich sagt, boah, wir zeigen in voller Härte, dass diese Frau jetzt ihr Ende findet, weil die für diesen ganzen Scheiß letzten Endes irgendwie verantwortlich ist. Okay, das macht er einfach gern. Ist ja dann auch schon ein klarer Abschluss als Zuschauer. Aber nicht in der Art, wie er es inszeniert hat. Ich weiß nicht, irgendwie, eben, das war mir einfach zu lang. Dann wird der Abraham Lincoln Letter nochmal vorgelesen. Abraham. Nachdem wir halt auch bereits da schon wissen, dass der auch kein Gewicht mehr hat. Also wenn es da erst rausgekommen wäre, das wäre so lustig gewesen, wenn er dann plötzlich zu dem anderen sagt, übrigens, ich habe den Brief nur erfunden. Hat überhaupt nie eine Bedeutung, es hat mir immer nur geholfen. Das wäre so ein netter kleiner Witz am Ende gewesen, aber wir eine Stunde vorher wissen, dass der Brief sinnlos ist. Also mir hat die Briefszene am Ende tatsächlich noch gefallen. Okay. So, auch Er wusste ja, dass der Brief gefälscht ist und dass er ihm noch ein Kompliment gibt, dass es echt schön ist. Und er so, ja, danke, ich weiß so. So, ich meine, mich wundert es eh, dass Samuel Jackson noch so lange lebt mit 10 Kilo Schrot in der Leistengegend. Ja, aber, vor allem, da blutet der aus wie ein Schwein. Aber, ja. Also, das fand ich noch schön. Auch die Musik, das war richtig. Nee, es gibt schön. Ihm, das meine ich. So, jetzt kommt man wieder runter von dem, also, ja. er hat einen schon dann wieder runter, es war dann eben diese letzte Stunde, schon, ja. die eskaliert ist und dann damit hat er ihn halt wieder so runtergeholt und jetzt ist der Film dann langsam aus und das fand ich nicht mehr schlecht. Also auch die Hangszene dann mit den Schneeschuhen, die irgendwie noch so Engelsflügel gegeben haben. Mhm. Das fand ich auch gut. Also, ich würde mir bei Tarantino manchmal einfach ein hartes Ende wünschen, so ein abruptes, ohne dass das du... Das macht er doch oft. Also guck dir die Bar-Szene an in den Glorious Bastards. Aber dann ist ja der Film nicht aus. Ich meine, das Ende vom Film, er lässt eigentlich nie, also manchmal finde ich das erfrischend, wenn ein Film sich sagt, bam, und jetzt lasse ich dich hier richtig mit so einem Schlag in die Magengegend sitzen. Und gerade bei seinen Filmen wird es halt gehen, weil sie eh so hart sind. Kill Bill und nicht jedes Mal. Weiß sie eigentlich, dass ihre Tochter noch am Leben ist? Genau, aber wenn man halt wieder sagt, Teil 1 von 2 und Teil 2 ist, da kriegen wir wirklich ein sehr ausführliches Ende mit Badezimmer, wo sie weint. Natürlich hat sich die Figur das verdient, aber manchmal denkt, vielleicht wäre es gut, wenn du uns ein bisschen... knalliger einfach rausgehen lässt. Ich hätte es ja tatsächlich noch gefeiert, wenn die Gang gekommen wäre. Wenn diese 15 angesagten Männer da noch gekommen wären, die nicht gekommen sind. Ja, was ja auch offen bleibt, ob es die gibt oder nicht. Nee, und eben, ich will nicht, das kommt so rüber, als wenn ich den Film hassen würde, es gibt super starke Stellen bei dem Film. Absolut, Samuel Jackson an sich, Hammer. Und das muss man Tarantino lassen, er schreibt für Samuel Jackson, wenn er mitspielt, immer eine super Rolle. Er spielt also, immer mit, oder? Nee, ist manchmal nur bei Inglourious Basterds ist er nur der Erzähler, bei Kill Bill hat er ja wirklich nur ein spieles Piano. Eben, das ist ja wirklich minimal. Aber selbst das, diese Minute ist auch cool. Und Samuel Jacksons Figur bei Tarantino-Filmen ist immer super toll. Die Dialoge sind gut, finde ich zum Großteil sehr unterhaltsam. Also, das muss man schon sagen, er ist fast 3 Stunden lang und ich habe mich jetzt nie gelangweilt. Also, muss man betonen. Er spielt fast nur in der Hütte und ich habe nie das Gefühl gehabt, ich will jetzt gehen oder so. Also, wo ich mal das dringende Bedürfnis hatte, rauszugehen, war, als die Synchronstimme von Michael Madsen. Mhm. angefangen zu reden in der deutschen Version. Das fand ich richtig cool. Aber ja, also ich fand die komplette deutsche Synchro war irgendwie, weiß ich nicht, also das kann man vielleicht dem Film jetzt nicht so sehr vorwerfen. Ich habe ihn auch nicht auf Englisch gesehen, das muss ich unbedingt auch nachholen. Keiner von uns, wir haben, oder du auch nicht, oder? Ich habe ihn auf Englisch. Du hast auf Englisch gesehen, okay, stimmt. Aber die deutsche Synchro, es kommt nicht das rüber, was rüberkommen soll, es kommt nicht rüber, wer woher kommt. Dieser Mexikaner hört sich an wie ein Russe. Ja. Und es ist einfach, auch, weiß ich nicht, wenn... wie sie dann sich teilweise gegenseitig ansprechen, rennt durch den Raum und entdeckt dann plötzlich noch jemand, sagt, wer bist denn du? Wo du denkst, das funktioniert nicht. Das muss man nicht mal sagen. Hat der Tarantino überhaupt keine Schuld dran, niemand von diesem Film. Ja. Also, und wir gucken, glaube ich, alle oft deutsche Synchros. Und im Großteil stört es mich überhaupt nicht. Aber bei dem Film, was ist denn das? Also, haben die da einfach nur so B-Sprecher genommen? Also teilweise kann es nicht sein, weil Kurt Russell hat eine sehr bekannte Synchronstimme. Aber eben dann, was immer störend natürlich ist, ist, wenn ein Schauspieler, den man eine Zeit lang schon kennt, eine plötzlich neue Stimme hat. Also eben, Michael Madsen hat eine andere Stimme als in Kill Bill. Die Kill Bill-Stimme, die war so die ist super. Die Michael Madsen-Kill-Bill-Stimme ist Hammer. Also sie ist besser als seine eigentliche Stimme. Ja, und das ist so schade. Also gerade weil ich den Schauspieler gerne mag, man den ja fast nie sieht, weil er eigentlich fast nur Schrott macht oder er ist ein Tarantino-Film. Wieso eigentlich? Ja, ich verstehe auch nicht warum. Aber ich habe den in Kill Bill so gefeiert. Das ist meine Lieblingsfigur. Ja. Fast aus allen Tarantino-Filmen. Also Bud ist super. Und das ist halt schade, wenn er den Mund aufmacht und sagt, oh fuck, da klingt der ganz anders. Und dann versucht man sich das so, nein, ist jetzt egal, nicht auf die Stimme achten. Ja, auch diese, was sollten diese Zeitlupen sehen eigentlich? Das verstehe ich auch nicht bis zum Schluss. Weil das war nicht richtiges Zeitlupe. Manchmal bewegen sie sich zu schnell für das, was sie sagen. Das war genauso bescheuert wie in Django Unchained mit dieser VHS-Qualität plötzlich von diesen Rückblicken. Ach so, ja. Wo er die Dinge, es war ja dann echt untere, als hätte man eine VHS-Kassette abgefilmt. Wieso ist das jetzt so schlecht? Also ja, aber gut, vielleicht, weil es ein Rückblick ist, ne? Ja, Vergangenheit, das sieht trotzdem einfach scheiße aus. Und so. Was mich noch richtig gestört hat, was auch scheiße aussah, war wahrscheinlich auch sein, hat er so gewollt, aber er hat irgendwann, als sie auf dem Bett liegen, so ganz am Ende, hat er irgendwie so einen Vaseline-Filter genommen. Und um die Schauspieler hat er dann die Vaseline weggelassen, sodass der Hintergrund unscharf ist. Dann hast du da so eine Aura drum gehabt. Das macht er immer. Ja. Gibt es in jedem Film von ihm. Das aber wirklich in so gut wie jedem Film. Dann war das echt richtig krass. Und das ist das Problem, glaube ich, warum. Ding, glaub ja, das kann sein. Immer in seine Filme als Hommage einbaut. Und das ist das Problem, warum er so klar und so hart kritisiert bei Tarantino, weil er so klare und harte Muster hat. Und deswegen, eben bei einem Nolan kann ich jetzt nicht immer genau sagen, was mir jetzt gefallen hat und nicht. Oder warum es mir nicht gefallen hat, weil es einfach... Also eben, weil die filmische Illusion bleibt. Und bei Tarantino bringt er dich schon regelmäßig dazu, zu analysieren und regelmäßig zu sagen, okay, und jetzt diese Szene sticht aus jetzt heraus, jetzt analysiere ich die für sich genommen. Und das macht man bei normalen Filmen nicht, wenn man eigentlich sehr im Fluss drin ist. Auch der Rückblick von Samuel Jackson. Mit die Szene, die mich am meisten stört, weil ich finde, das war der Grund, warum ich eigentlich gedacht habe, warum ist jetzt noch ein Western-Genre? Du willst eindeutig was machen, was überhaupt nicht im Western-Genre etabliert ist, zumindest nicht zu meinem Wissen, eben diese Szene, wo er dann diesen Kerl angeblich, vielleicht hat er es auch nicht gemacht, aber an sich diese Szene auch zu filmen und das komplett so drin zu lassen und zu sagen, das ist jetzt soll ich noch irgendwie, also ich war einfach aus dem Film raus in dem Moment, wenn er erzählt, dass er diesen Kerl dazu Oralsex zwingt. Das Samuel Jackson hat das super gespielt, ja. Also auch wie er da steht und lacht, das passt super zu ihm, aber nicht in diesen Film. Man dachte, was soll das jetzt? Also, aber generell, die Flashbacks finde ich sind in dem Film nicht so gelungen. Aber wie ihr schon sagt, du stellst dir jetzt bestimmt vor, wie er diesen harten, schwarzen Schwanz irgendwie lutschen. Irgendwie saß man da und. Okay, und mich hätte es überhaupt nicht gewundert, wenn man zwischendurch den harten schwarzen Schwanz gesehen hätte. Ja. Das ist für, also man sieht ja den anderen Kerl auch nackt. Das fand ich. Aber das ist erst der zweite Pimmel, den man in einem Tarantino-Film sieht. Und einmal sieht man echt nur den Ansatz. Aber das fand ich witzig gemacht, weil du ihn erst die ganze Zeit lang nur von der Seite siehst und denkst, okay, das zieht ja jetzt durch und dann kommt so bumm, direkt die Portalaufnahme. Und das Gekicher ist losgegangen. Ja, wirklich. Nee, wie gesagt, der Flashback war auch ein bisschen einfach ein Bruch vom Stil her, aber halt ein Bruch, das ist ja auch ein Stilbruch in Kill Bill, diese Anime-Sequenz reinzunehmen. Aber sie passt ja insgesamt dann rein, wieder. Ja. Wir sind im japanischen Raum und so. Ja. Es passt halt ins Gesamtkonzept, aber der Rückblick hat für mich halt überhaupt nicht gepasst. Aber natürlich, es gibt super Figuren teilweise, Jennifer Jason Leigh ist super, Samuel Jackson ist Hammer in dem Film, auch Walton Goggins, den man ja nicht so, also der war der Sheriff, der Mannix. Ja. An sich eine super Figur. Mochte ich auch tatsächlich. Ne, eben, hatte eine miese Synchro, absolut schlimm, aber er selber hat das toll gespielt, finde ich. Und eben eine interessante Figur. Obwohl der Rassismus ein bisschen komisch war, also irgendwie, das haben sie am Anfang ganz klar gemacht. Er ist auch rassistisch, weil muss man ja sein, wenn man aus den Südstaaten ist. So, als wenn kein Mensch aus den Südstaaten nicht rassistisch sein könnte. Manche Leute werden da auch einfach geboren, nur so als Info. Manche Leute suchen sich es nicht aus. Und aber dann wird es halt einfach fallen gelassen. Also gut, klar, es gibt dann auch was Wichtigeres plötzlich in dem Film, als noch sich gegenseitig anzukeifen. Aber es wird halt auch nicht mehr, so am Schluss ist schon sehr Buddies geworden. Also es wird halt der Rassismus gar nicht mehr erwähnt. Wenn du, also es wäre halt was anderes noch gewesen, wenn er dann quasi so den Rassismus bewusst fallen gelassen hätte. Mhm, und du mitbekommst, okay. Er lässt seine Vorurteile fallen. Genau, er lässt seine Vorurteile fallen, weil sind halt gerade zusammen in einer scheiß Situation. Mhm. Aber es ist halt gar kein Thema mehr. Einmal. Ich habe auch in dem Moment nicht verstanden, als Samuel Jackson ihm eine Waffe in die Hand drückt und sagt, du hilfst mir jetzt, nur weil du fast von dem Kaffee getrunken hättest. Ich habe in dem Moment gedacht, es kann alles komplett inszeniert sein. Ich hätte ihm jetzt keine Knarre gegeben. Am Ende ist es der Typ. Fand ich lustig, dass er da so, sagt, ich vertraue dir jetzt, du bist auf jeden Fall keiner von den Bösen. Habe ich nicht verstanden, als er das gemacht hat. Aber trotzdem, hat der Film super Szenen und auch diese, an sich in dieser einen Hütte das spielen zu lassen, war echt, und also ich fand ihn nicht langweilig, überhaupt nicht. Ich fand den Film unterhaltsam, aber es ist halt wirklich ein reiner Unterhaltungsfilm. Man darf über den scheinbar echt nicht zu viel nachdenken. Und es gab schon verschiedene Filme, wo ich mir gedacht habe, oh, okay, da gibt es Ideen drin, da kann ich drüber nachdenken, eben auch mit diesem, zum Beispiel Pulp Fiction, der Koffer, wo man nie wissen wird, was ist das, was ist das eine Seele oder was auch immer. Ich kenne die Theorien, ja, die Seele. Ja, eben, dass es eine Seele von Marcellus Wallace ist und solche Sachen, das hat er irgendwie nicht mehr drin in seinen letzten Filmen. Also auch in Django Unchained ist das nicht drin, in Glorious Bastards hat sowas nicht. Ja, dieses Mystische. Das finde ich ein bisschen schade, genau, so ein bisschen, er darf ruhig ein bisschen abgedreht werden, weil das mag ich das hat man Kill Bill nämlich auch so geil gemacht, mit Pai Mei oder Pai Mei. Mit dieser 5-Finger-Explosionstechnik, die ja auch völlig das absurd ist. Das echt cool. Aber das macht er nicht mehr, deswegen habe ich das Gefühl, er geht mehr in ein Genre rein. Aber letzten Endes weiß er dann nicht so ganz, also er fühlt er sich dann nicht so ganz wohl. Ach, ich möchte dann doch ein bisschen was anderes machen, aber dann macht das nicht richtig, dann zieht das nicht durch und sagt ganz klar, Leute, das macht ja alles keinen Sinn und das hat auch keine Kontinuität in der Zeit, in der Epoche, wo ich spielen lasse. Und das, also eben, Rassismus, das wirkt so, als hätte er noch ein paar Sachen für Django Unchained übrig gehabt. Ja, genau. Und packt sie jetzt einfach in Hateful Eight noch rein. Er hat wirklich gemerkt, okay, den ersten Teil hat er wohl recht nah an Django Unchained geschrieben und dann je weiter irgendwie, man hat je weniger Nigger zum Beispiel gesagt. Ja, genau. Am Anfang kommt es locker 30 Mal vor und dann wird es weniger. Ich glaube, desto länger ist der Film dann auch, also ist Django Unchained schon her. Ich glaube, man merkt so wirklich, wann er was geschrieben hat. Also. Kommt einem echt zuvor, ja. Also, dass er dieses Thema dann nicht so richtig mehr drin haben wollte, aber gesagt hat, ach, Hätte sich ein bisschen mehr Zeit nach Django nehmen sollen, glaube ich. Oder einfach, schon, einfach wirklich was komplett anderes wieder. Weil das hat er eigentlich immer gemacht. Ja, eben. Ich glaube, zwischen, was war das? War das zwischen Jackie Brown und Pulp Fiction oder so? Irgendwo sind mal 6 Jahre dazwischen. Ja, Jackie Brown, der nächste ist dann Kill Bill, glaube ich. Eben, also irgendwann ist mal ein langer Abschnitt dazwischen, wo er nichts gemacht hat. Und manchmal schadet. Natürlich ist es schön, immer wieder mal einen Tarantino zu sehen. Manchmal ist es auch nicht verkehrt, so wie auch Nolan, sich mal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, dann. Zumal er sagt, er macht nur noch zwei Filme jetzt, dann soll er doch das auf 20 Jahre ausgreifen, weißt du, dann wird es vielleicht auch gut. Als ob er jetzt nur noch zwei Filme macht. Vor allem, wer nimmt denn jetzt noch irgendeine Regisseur? Zu machen und bla bla bla, also und ja, Serien zählen für ihn nicht zu seinen Filmen. Ah, also, ja super, dann macht er jetzt einfach 40 Serien machen. Und dann macht er die letzten zwei Filme, ja klar. Ja. Nee, vor allem nicht, nachdem Steven Soderbergh da auch nicht konsequent war, was auch nicht schlimm ist, dass sie nicht konsequent sind, ich nehme das jetzt erstmal überhaupt nicht mehr ernst. Alle kommen zurück und alle machen weiter. Und Tarantino wirkt auch nicht so, als wenn er am Ende seines Schaffens wäre. Nein, also er experimentiert ja nach wie vor. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Wie alt ist denn der? Er ist doch maximal 50. 53 oder so. Er ist auch nicht wirklich alt. Er wirkt nur manchmal so, weil er sehr altklug ist, wenn er so seine Interviews gibt und seine Aussagen, seine Reden. Der wirkt wie ein totaler Voll. Das muss man echt mal betonen. Also Tarantino als Mensch wirkt so unsympathisch. Ja, also, ich möchte, glaube ich, mit dem echt nichts zu tun haben. Nee, ich finde aber, das merkt man auch so in den Filmen. So, der ist mit seinem Fußfetisch, ja, mit seinem Klebebandfetisch, du denkst schon, dass dieser Typ eigentlich komplett ein Freak ist. Ja, er ist auf jeden Fall ein Freak. Natürlich kommen da deswegen auch diese Filme bei raus, aber immer wenn er an Mikro gelassen wird und improvisiert reden soll, nee, da denke ich immer, nee, schreib dir eine Rede, mein Freund, du kannst gut schreiben, aber red nicht einfach vor dich hin, da kommt echt nichts Gutes bei raus. Wie war das mit seinem, bei den Golden Globes, das Ghetto der Filmkomponisten? Also, war dann gut, dass Jamie Foxx danach auf die Bühne gegangen ist und nur das Wort Ghetto wiederholt hat und ihn einfach nur angeguckt hat. Ghetto. Du fandest das ernsthaft die richtige Wortwahl, wenn du von Filmkomponisten redest, irgendwie das Wort Ghetto zu wählen. Und eben, also privat ist er wahrscheinlich ein kompletter Depp, aber... Hat er bei den Golden Globes nicht auch gesagt, irgendwie so, dass Morricone jetzt endlich einen Golden Globe gewinnt für seinen Film? Also ja, genau, irgendwie sowas. Ja, okay. Generell, Morricone war ja scheinbar auch nicht so begeistert, erstmal wieder mit ihm zu arbeiten, nachdem er... Irgendwie gab es da was wegen Django Unchained oder so, wo er Musik von ihm verwendet hat. Und sie hatten da schon miteinander Kontakt, irgendwie wegen dem Film. Genau, ich glaube, ein einziges Stück hat Morricone geschrieben und er hat das dann für Django Unchained hergenommen. Es ist nicht wirklich für Django Unchained geschrieben, aber es wurde noch nie verwendet. Und da hatten sie scheinbar Kontakt und Morricone war erstmal nicht so begeistert, nochmal mit ihm zu arbeiten. Wollte eigentlich auch nicht und hat sich dann letztendlich aber dann doch dazu überreden lassen. Und Gott super Film, dieser Soundtrack ist toll und passt auch zu diesem Film ganz toll. Also das ist allein schon wert. Das ist gut geschrieben. Also es gibt, ich will es einfach mehrfach betonen, dass es wirklich mehr als genug Vorteile gibt. Und wenn man Tarantino ansatzweise mag, finde ich auch nicht, dass man diesen Film auslassen sollte. Nein. Nee, ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Also wie gesagt, der Film ist wirklich nicht schlecht. Wir mussten jetzt leider kurz unterbrechen, falls das ein bisschen komisch für euch klingt. Aber ich habe einen Anruf bekommen von einer armen, alten, verwirrten Frau, die den falschen Anschluss erwischt hat. Ich habe leider das Mikro ausgemacht, sonst hätten wir das jetzt auch mit drin gelassen wahrscheinlich, weil es wirklich sehr unterhaltsam war. Aber wir fangen einfach ganz professionell, geht es hier weiter. Überhaupt keine Störung, in keiner Form. Nee, also ich habe jetzt gerade 10 Minuten mit einer Frau erklären müssen, dass sie wirklich die falsche Nummer hat und ihre Schwester nicht bei mir wohnt. Nee, aber der Film ist wirklich nicht schlecht. Ich muss noch einen negativen Teil trotzdem erwähnen. Ist jetzt nicht super tragisch, aber Channing Tatum in dem Film, also generell mal, muss man betonen, ich finde Channing Tatum ist sowieso sehr überschätzt. Ich sage nicht, dass das ein unsympathischer Mensch ist oder irgendwas, aber er hat halt gar keine Ausstrahlung. Und ich finde, das ist halt irgendwie wichtig als Schauspieler. Du musst eine Ausstrahlung haben. Seine wie heißt es, Manager wollen ihn ja irgendwie, glaube ich, ein bisschen pushen, so mit diesem Hail Caesar. Jetzt eben Hateful Eight, er will ja als ernst genommener Schauspieler irgendwie war. Ja, tolle Projekte, wo er dabei ist, das braucht man keine Frage. Ist ja auch okay, wenn man das, ich glaube, sich entwickeln will. Nee, ich will auch ihm das gar nicht absprechen, das ist super für ihn. Es ist wie mit Jai Courtney, der in jedem Film dabei ist, der ist wirklich schlecht. Also muss man differenzieren, Channing Tatum ist ja nicht schlecht. Nein, Jai Courtney ist wirklich schlecht bisher und ist auch in jedem zweiten Film irgendwie drin, komischerweise. Aber das Problem ist einfach, Channing Tatum passt in diese Tarantino-Sachen nicht rein, finde ich. Und es ist dasselbe, dass Tarantino auch in seine eigenen Filme nicht passt. Will ich jetzt einfach mal sagen an dieser Stelle. Abgesehen von Pulp Fiction, weil ich finde ihn auch in Reservoir Dogs, passt er nicht in diese Gruppe. Bei Pulp Fiction ist er lustig, Jimmy mit seinem Kaffee. Das finde ich ganz witzig. Ja, weil er dann nicht er selber ist. Eben. Ja. Und sonst aber bei Django Unchained hat mich das auch so aus dem Film rausgebracht. Also ja, er trotz, ja. Ach, ja, ist er ja, ganz ja. am Schluss. Ja. Und er ist auch, fast als wenn er das absichtlich machen würde, hatte er so ein ganz schlechtes Cowboy-Kostüm an. Wirklich wie so ein Kind, das zum Fasching geht. Ja. Und natürlich war das lustig, dass er dann mit Dynamit in die Luft gesprengt wird, aber eben... Ähnlich wie mit Channing Tatum jetzt, ich finde, er passt da einfach nicht rein. Er hat einfach kein ausdrucksstarkes Gesicht. Vor allem, wenn man so Schauspieler anguckt, die auch ein bisschen verlebt aussehen. Michael Madsen sieht wirklich aus, als wenn er saufen würde. Nicht, dass ich das unterstellen will, ich weiß es nicht. Aber er sieht so aus. Ja. Und auch Tim Roth hat ein sehr eigenes, fast nagetierhaftes Gesicht. Und die haben alle so ganz eigene Gesichter, diese Schauspieler, die er hat. Und Samuel Jackson ist einfach jemand, der sehr viel Ausstrahlung hat. Also wenn der da ist, und der hat Präsenz. Eben, der hat sehr viel Präsenz. Und das bricht dann so, weil dann Channing Tatum plötzlich auftaucht. Und man muss halt sagen, es kommt schon auf die Rolle an. Wenn er der Kutschenfahrer gewesen wäre, hätte mich das nicht gestört. Aber er ist halt der Boss dieser Gang. Das Witzige ist ja, ich meine, wir haben das im Vorspann ja gesehen, dass Channing Tatum da ist. Und Tobi und ich haben halt einfach schon gelacht. Also wir haben den Namen gesehen und haben schon gelacht. Und es sagt halt schon irgendwie alles aus, finde ich. Ja. Und wie gesagt, ich möchte ihm nicht absprechen, dass er eine Karriere hat. Und es gibt auch Sachen, in 21 Jump Street finde ich ihn super lustig. Finde ich gut, dass er witzig ist. Keine Frage. Aber eben, das Problem ist, seine Rolle hier ist einfach zu gewichtig. Also auch wenn sie ganz kurz ist. Aber das ist der Anführer von dieser Gang. Und vorher ist einfach so klar, wie unglaublich creepy sie ist. Jennifer Jason Leigh ist so creepy. Und das ist ihr Bruder und der Anführer dieser Gang. Ich weiß nicht, wen ich mir da vorgestellt habe, aber auf jeden Fall jemanden, der auftaucht. Und ich dachte mir so, boah, der muss jetzt richtig reinknallen. Am besten jemand, der schon mal früher öfter Bösewichte gespielt hat, damit man sofort auch ein bisschen was in diese Figur reinlegen kann. Und dann ist halt plötzlich Jason Leigh da. Ja, das habe ich mir auch überlegt. Ich finde es lustig, dass er, wenn irgendwer da plötzlich reinkommt, dann wäre es trotzdem ein Lacher gewesen, aber halt nicht so ein Lacher, wie beschissenes Casting. Es wäre halt eher so, wäre cool, ist der mal da drin. Ich hab eh gedacht, weißt du, wen hätte nehmen müssen, wenn er noch leben würde, auch wenn er deutlich älter ist, aber David Carradine, der ja Bill ist. Oh ja. Wie cool wäre es gewesen, wenn Bill da aus diesem Ding da rauskommt und man natürlich, eben weil er einfach der Böse schon mal war, in dem Zusammenhang, wäre das halt cool gewesen. Und Channing Tatum passt halt immer nicht rein. John Travolta. Eben, oder John Travolta. Irgendwer, wo du halt sagst, bam, das hätte so reingeknallt. Wann hätte er irgendwie so seine Mythologie ausbauen können, dass das Vorfahren von denen sind, die ja auch passen. Irgendwie, also, wäre doch geil. Generell finde ich das lustig, dass er nie wieder mit John Travolta gearbeitet hat. Er hat jeden irgendwie nochmal gehabt. Also, ja, Bruce Willis jetzt auch nicht, aber Bruce Willis war für mich auch einer der wenigen, der nie so ein richtiger Tarantino-Schauspieler war. Er war super in Pulp Fiction. Aber es war nie so, wo ich gesagt habe, ja, den könnte ich mir jetzt noch in 5 Tarantino-Rollen vorstellen. Ja, Bruce Willis hat öfters mal mit Leuten zusammengearbeitet, wo man denkt, eigentlich, wieso arbeitet er? Er ist halt nicht so. Er ist halt auch nicht so wandlungsfähig, finde ich. Er kann eine bestimmte Rolle ganz gut spielen. Das ist, und in Pulp Fiction spielt er im Grunde auch John McClane. Im Grunde. Wieder ein Typ, der mit einer ganz schön abgefuckten Situation klarkommen muss, in die er nicht wirklich rein wollte. Ja. Aber eben Bruce Willis ist jetzt nicht der Typ, wo ich mir denke, eben bei Samuel Jackson ist das krass. Im letzten Film noch spielt er einen Butler, der selber Sklave ist, aber trotzdem rassistisch irgendwie ist, gegenüber seinen eigenen Leuten. Also echt eine krasse Figur. Und da spielt er schon was ganz anderes in der Hinsicht. Also natürlich hilft es immer Kostüm und Maske und so, aber der kann das halt auch, der passt da rein. Und das wollte ich schon noch sagen. Also Channing Tatum, das sollte er vielleicht nicht mehr machen, dass er da so Leute da so reinpackt. Natürlich kann man immer was entdecken in jemanden und plötzlich merken, boah, krass, super, dass die auf die Idee gekommen sind, den dafür zu nehmen. Eben schon Travolta, der vorher nur diese blöden Saturday Night Fever Filme und sowas gemacht hat und ausgebrannt war und super geglänzt hat in Pulp Fiction. Na, natürlich ist es, und es ist ja auch ein bisschen so sein Ding auch mit Kurt Russell, der eigentlich relativ abgesagt ist und jetzt hat er den so ein bisschen wiederbelebt, auch mit Death Proof und sowas. Nee, ich mag ihn auch, aber er ist halt nicht mehr so groß irgendwie und er entdeckt diese Schauspieler manchmal nochmal neu für sich. Channing Tatum haben alle schon für sich entdeckt und Channing Tatum ist in 40 Filmen im Jahr gefühlt. Und das muss nicht sein. Channing Tatum ist da halt drin, weil er so auf den gleichen Fame aus war wie Jonah Hill in Django. Der ist ja für den Oscar nominiert worden damals für seinen Auftritt in Django Unchained. Bester Nebendarsteller. Jonah Hill in Django? Ja, das mit den Kuckucksklanhüten. Ja, stimmt, das habe ich ja völlig verdrängt. Das war auch richtig scheiße lustig. Mit diesen blöden Hauben da. Hey, dann musst du halt andere, dann muss halt deine Frau in Zukunft diese Maske schneiden. Das ist halt so lustig. Also ich fand, mir hat auch ein bisschen der Humor gefehlt. Irgendwie hat er den eigentlich immer drin, selbst bei sehr ernsten Themen. Ich fand auch zum Beispiel. Ich fand ihn nicht so witzig einfach. Der Humor, den er versucht hat reinzubringen, der war nicht so witzig. Eben. So. Ja, sie wird hängen, wo sich deine Stricke hinhält. Irgendwie. Ja, so kleine Momente, aber kein richtiger Lacher. Ja, okay, man hat es auch im Trailer. Okay, kann sein, dass es auch daran lag. Aber auch trotzdem so generell so. Wahrscheinlich hat er sich so total auf diesen mega guten Türgag verlassen und gesagt: Ey, der haut rein, die Leute schmeißen sich weg, wenn wir zum dritten Mal die Tür zunageln. Und der hat halt gar nicht gezündet. Das, das Timing hat einfach. Also, man hätte den bestimmt cool umsetzen können, aber das Timing hat nicht so wirklich gepasst. Ich weiß einfach nicht, ob die Schauspieler einfach nicht so komödiantisch talentiert sind, aber. Ja, vor allem, weil es ja nicht so wirkt, als wenn sie wirklich was tun haben. Es wirkte so fake. Es wirkte wirklich die so, die hauen einfach nur auf dieses Brett drauf. Ja, weißt du, was sie gemacht haben? Die haben dieses Brett rangehalten und haben den an die Tür einen Nagel reingetan und sind dann weg. Und das ist ja voll egal, ob an der Tür ist. Also die hätten sie an die Tür rahmen. Aber den Arm haben sie auch zweimal genagelt. Ja, zweimal. Ich weiß, also das haben wir insgesamt, weiß nicht, 10 Bretter dran genagelt. Aber bei 3 Brettern haben sie nur in die Tür einen Nagel rein. Da habe ich nämlich extra drauf geguckt, weil ich mir schon dachte, das ist irgendwie komisch, was sie da machen. Ja. Aber naja. Na, also unterm Strich ist, also eben, ich bin kein großer Fan von Death Proof. Das ist eigentlich meiner Meinung nach der Film von Tarantino, den ich wirklich nicht mag. Und den Glorious Bastards, finde ich, hat große Schwächen und hat nur sehr wenig gute Szenen. Der hat schon klare Highlights, also wo ich auch sage, komischerweise würde ich den aber nicht nochmal angucken. Den Glorious Bastards konnte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, das war, ich wollte gerade fragen, eben, würdest du die Hateful Eight jetzt wirklich nochmal, also nicht in nächster Zeit auf jeden Fall. Denkst du dann so, ach, heute wäre mal cool, Hateful Eight wieder zu sehen, oder? Ja, nee, weil mir einfach beim ersten Gucken schon Szenen aufgefallen sind, wo ich mir dachte, die finde ich beim nächsten Mal echt langweilig. Jetzt weiß, wusste ich noch nicht, was kommt. Aber wenn das am Schluss das Ende von diesem Abschnitt zum Beispiel ist in dem Film, auch mit den Kapiteln, die völlig erzwungen sind, es braucht keine Kapitel, das hast du, glaube ich, vorab schon gesagt, der Film braucht keine Kapitelunterteilung. Das ist ein langes Stück und dann zwingt er das so rein, dass er sagt, nun, jetzt erzähl mir was anderes. Oft habe ich mir dann gedacht, ich habe dann oft mich an den Titel des Kapitels erinnert und dachte mir, passt doch überhaupt nicht. Also, so wie der Titel des Films nicht so wirklich passt. Ich fand auch die Kapitelnamen, also ich weiß nicht, ob ich das dir gesagt habe, so irgendwie, sie hat ein Geheimnis oder so. Okay, ja, genau so. Aber, weiß nicht, wenn ich mir jetzt an Pulp Fiction denke, die Bonnie-Situation, weißt du? Eben, das sagt so alles und nichts zugleich. Du hast am Anfang so, keine Ahnung, was ist denn die Bonnie-Situation? Ja, genau. Und eben, und da hat sie ein Geheimnis. Oder auch Schwarzer Mann, Weiße Hölle oder so, ist, glaube ich, das Schlusskapitel. Das ist das, wo er dann schon in die Eier geschossen kriegt, der Samuel Jackson. Und das macht dann so gar keinen Sinn, ehrlich gesagt, sogar am Ende. Weil ich dachte, das heißt, oh, sie gehen nochmal raus in den Schnee. Nee, überhaupt nicht mehr. Nichts mehr mit Schnee. Und deswegen ist das irgendwie, also die Kapitel hat er da, so als wenn er selber auch abgehakt hätte, oh, ich habe normalerweise immer Kapitel drin, mache ich jetzt hier auch. Muss auch in Glorious Bastards lassen. Das hat funktioniert, dass man da eine gewisse Kapitelstruktur, glaube ich, drin. Gab es da Kapitel? Ich glaube schon. Nicht viel, aber ich glaube schon. Also der, vorab auf jeden Fall, dieser ganze Abschnitt, wo Christoph Waltz am Anfang in diese Hütte geht, da, glaube ich, war irgendwas vorab. Da stand irgendwas, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht vertue ich mich auch ganz. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch da, also auch bevor sie in das Kino gehen, wo Brad Pitt mit seinem tollen Italienisch, ich habe irgendwie das Gefühl, davor abstand da was irgendwie. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Kann auch sein, dass es da doch nicht ist. Zumindest was Kapitelhaftes. Eben, weil eben auch die Schauplätze wechseln. Also Kapitel, finde ich, ist einfach ein bisschen komisch, wenn du nur in einem Raum wirklich bleibst. Es gibt halt die Schauplätze, wo es dann echt länger auch spielt, ne? Ja. Eben, das war irgendwie einfach unnötig. Nicht, dass es jetzt super schlimm gewesen wäre, aber ich habe mir gedacht, warum? Ja. Hättest du dir sparen können. Aber ich glaube, das Ding an Hateful Eight ist, dass er diesen Wiederschauwert einfach nicht hat, ist, dass man einfach, wenn man ihn einmal gesehen hat, dann hat man den ganzen Film gesehen. Also weil er nicht die Tiefe hat. Genau, also er hat einfach nicht, kann nichts mehr drin entdecken, wenn man ihn nochmal sieht. Man hat keinen Mehrwert davon. Was ich sehr schade fand, weil ich fand die Idee cool. Cluedo, nur ab 18 gefühlt und mit coolen Dialogen. Aber eben, das war halt auch immer ein bisschen schade. Dass die Dialoge auch nicht so mega cool. Also ich fand, das kann er deutlich besser. Nee, er hat schon auch stärkere Momente, aber ich fand es nicht schlecht. Also ich habe einfach daran nachgemerkt, sie können mich nicht gelangweilt haben, weil, keine Ahnung, 160 Minuten oder so und es ist halt viel nur reden. Also ich glaube, die erste Stunde passiert ja gar nichts Brutales. Da wird nur geredet. Und nicht alle sind super stark. Also die Kutschenszene am Anfang hätte man deutlich runterkürzen können. Also die ist viel zu lang. Also ich finde es aber immer noch geil, dass er diesen Anfang macht mit echt, wo er dieses ganze Stück komplett durchlaufen lässt. Das sind ja, glaube ich, 7 Minuten oder so. Man sieht das Kreuz und man konzentriert sich wirklich nur auf die Musik, die wirklich grandios ist. Ja, die ist wirklich super. Und das ist halt, deswegen mag ich halt Tarantino, weil da geht halt oft dann keine Kompromisse ein. Weißt du, da denkt sich dann, weißt du, fickt euch, ihr seid hier, um meinen Film zu gucken. Ja, muss euch nicht gefallen, weißt du, wenn es euch nicht gefällt, dann geht nicht rein. Ihm ist das halt egal. Nee, und das ist auch das. Also viele sagen immer, er kopiert nur. Natürlich klaut er viel und lässt sich viel von anderen Leuten inspirieren, aber es machen andere auch, nur sie machen subtiler. Er ist halt jemand, der sehr offensiv macht und sagt, hey, ich fand den gut und ich zeige euch, dass ich den gut finde. Aber ich glaube, das ist eh das, was wir schon mal gesagt haben. Tarantino ist halt so ein Filmfan. Er ist jetzt nicht, da haben wir letztens schon eine krasse Diskussion gehabt, ob was er macht, ist das Kunst, in dem Sinne von Kunst, dass du sagst, okay, du setzt dich hin und hast irgendwie eine Vision und schaffst da irgendwie krasse Kunst, oder ist das mehr so, du bist ein Fan und willst das Medium Film ehren und nimmst dann den genau und nimmst dann das, was du selber als Fan vielleicht bei anderen Filmen gut gefunden hast, nimmst das alles, tust das in einen Topf und machst dann dein Werk draus. Genau. So, und das ist, das wird ihm halt oft sehr negativ ausgelegt. Ich finde es nicht schlimm, weil andere machen das auch und sie machen es halt subtiler, aber das ist mir egal letzten Endes. Also ja, und dann ist es halt so. Also das ist der Standardspruch in jeder Form, wenn es um Kunst geht. Es war alles schon mal da. Jeder kopiert heute nur noch. War alles schon mal da. Aber ja, und das ist ja auch nicht schlimm. Man interpretiert halt seine Art davon. Wie er sagt ja selber. Das ist seine Auseinandersetzung mit dem Film The Thing und auch ein bisschen mit Reservoir Dogs, lustigerweise nochmal. Mhm. Im Grunde sind es die zwei Filme. Aber er macht da ja auch kein Geheimnis draus. Also weißt du, wenn jetzt jemand sagen würde, nein, für mich ist alles komplett original und das ist alles meine Vision und mein Ding. Na, er ist dafür bekannt, dass er Hommage an alles. Ja, er will sollt. Ihnen ja zeigen, wie toll er das fand, was genau. die früher gemacht haben. Eben, und nicht, dass er es das besser kann, sondern dass er es toll fand einfach. Ja. Und das ist doch nicht schlimm. Das ist vollkommen okay, ja. Ja. Und auch, also ich war nach Death Proof sehr enttäuscht, muss ich sagen. Und in Glorious Bastards war auch nicht so mein Ding. Und die waren hintereinander weg. Und da dachte ich mir so, oh fuck, was ist jetzt mit Tarantino los? Macht der nie wieder irgendwas, was mich nur ansatzweise dann irgendwie packt? Das kann man auch unterm Strich sagen. Also ich gucke mir den nächsten sofort wieder an, wenn der nächste Tarantino-Film kommt. Völlig egal, worum es geht. Es gibt einfach Regisseure, da guckt man jeden Film an. Eben. Also M. Night Shyamalan gehört nicht mehr dazu, aber... Nee, ich habe da wirklich so eine kleine Liste wie in meinem Kopf von Leuten, wo ich mir alles bedingungslos erstmal angucke. Auch wenn der Trailer komplett beschissen aussehen würde. Und die Liste wird aber auch kleiner, wenn jemand zu oft hintereinander Scheiße macht. Sag ich ganz ehrlich. Und da war er fast weg von dieser Liste. Eben nach zwei Sachen, die beide nicht so toll waren. Und wenn jemand dreimal Strikeout hintereinander hat, okay, also ab jetzt bin ich vorsichtig. Und der Trailer sah nicht gut aus, der Hateful Eight, muss ich mal sagen. Im Vorab. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, weil dieser Trailer so langweilig war und so, ja, okay. Und was im Nachhinein gut ist, dass er nicht groß viel Sachen vorweggenommen hat. Aber letzten Endes ist einfach nicht so viel Mystery dabei. Also viel, was ich rauskriegen kann als Zuschauer. Das kann ich bei anderen Filmen auch nicht. Gone Girl kann ich überhaupt nicht vorab ahnen, eigentlich, finde ich. Ja. Das ist ein Film, der muss dir das füttern, sonst kapierst du es nicht. Und das macht der Film halt auch, nur irgendwie finde ich es hier schade. Ich hätte es hier irgendwie cool gefunden. Zum Beispiel, wenn Bezug auf dieses Schild genommen wird, keine Mexikaner und Hunde erlaubt. Wenn dieser Rückblick zum Beispiel früher gekommen wäre, in irgendeiner Form, ich weiß nicht, wie man es hätte machen können, und dieses Schild mal irgendwo gewesen wäre, dann ist das Schild nicht mehr, oder generell, dass sich Sachen in dieser Hütte geändert haben. Ja. Abgesehen von der scheiß Tür, die kaputt ist. Und die Decke auf dem Stuhl. Das sind die einzigen Sachen. Ja, genau. Und das ist halt, es ist schade, dass man nicht ein bisschen miträtseln konnte, weil so habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Natürlich sind meine eigenen Vorstellungen, deswegen ist daran ist er nicht schuld, dass ich andere Vorstellungen hatte. Aber ich finde, da hat er einfach Möglichkeiten gehabt, die er ein bisschen nicht genutzt hat. Die hätte er nutzen können und das wäre cool gewesen. Ja, das stimmt. Also Samuel Jacksons Rolle war eigentlich nur der... Der Erklärer. Ja, ja gut. Soweit... Von mir eigentlich zu dem Film. Ich weiß nicht, ob für euch noch irgendwas ist, was wir gar nicht erwähnt haben, was wichtig gewesen wäre zu Hateful Eight. Die Musik war super. Die Musik war wirklich super, ja. Und wie gesagt, kein schlechter Film. Also, um das nochmal zu sagen. Ja. Wenn ihr Tarantino mögt, guckt euch den Film auch an. Obwohl ihr echt krank werdet, wenn ihr so weit gehört habt und euch den gesamten Film habt spoilern lassen. Das wäre total bescheuert. Aber auf jeden Fall kein schlechtes Werk und ich gucke mir auch den nächsten sofort wieder an. Und ja. Ich glaube, wir gucken uns immer Tarantino-Filme an. Ja, außer, also wenn der nächste ist Death Proof 2, dann spekuliere ich. Ich weiß nicht, was du gegen Death Proof hast. Ich fand den auch okay. Ich weiß schon, aber... Also vor allem die erste Hälfte war super. Das mit der Bar, mit den Mädels, die da hat die Chemie zwischen denen gestimmt, die Dialoge waren super. Es hat echt einfach Spaß gemacht, denen beim Saufen zuzugucken. Wir haben ja vorher über seine Fetische geredet. Mir kommt und dann dieser Striptease, die geilste Striptease oder die geilste Lapdance-Szene der Filmgeschichte überhaupt. Mir kommt Death Proof so vor, als hätte Tarantino ein Porno gemacht, der ihm selber gut gefallen würde. Ja, wo er sagt, das macht mich das geil. Schon. Also sowohl auch dieses immer wieder diese Nahaufnahmen in den Füßen. Es gibt Filme, wo es subtiler ist. Bei Kill Bill hat er das manchmal drin und ich denke mir, gut, ist jetzt origineller, die Füße laufen zu zeigen, als zu zeigen, dass sie einfach nur aus dem Zimmer geht, weißt du, dann nutzt er das irgendwie. Aber in dem Fall denken wir, also bei der Testbox dachte ich mir halt so, na jetzt hast du nur noch deine, es ist halt so, als wenn er alles reduziert hätte auf das, wofür er bekannt ist und nichts mehr dazwischen hat. So kam es mir vor bei der Testbox. Er hat nur noch, ich recycle alte Schauspieler, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, Kurt Russell. Ich stehe auf Füße, habe ich drin. Und ich bin jemand, der echt richtig geil Dialoge über Nonsens schreiben kann, wie bei Reservoir Dogs und das mache ich hier auch. Und die Story, naja, die ist jetzt nicht wirklich da, aber es wird brutal, ich verspreche es euch. Es fliegen Beine durch die Gegend, sprichwörtlich. Und das ist mein Problem. Death Proof ist einfach nicht viel drin für mich. Das ist einfach... Ja, aber du musst ja auch sehen... Der wird auf eine halbe Stunde funktionieren. Der Film war ja eigentlich auch ein bisschen kürzer. Er ist ja eigentlich in diesem Grindhouse-Double-Feature gemacht worden. Mit Death Proof und Planet Terror. Aber der Film war doch nicht kürzer, oder? Ja, pass auf. Zuerst ist Planet Terror gelaufen und dann Death Proof. Eigentlich alle zusammen in einem Film, der, ich glaube, 2,5 Stunden lang ist vielleicht. Das ist aber nicht gut angekommen in Amerika. Also haben sie für Europa eine längere Version von beiden Filmen gemacht. Ach so, deswegen ist Death Proof länger. Aber eben, es ist ja, das ist alles eine Hommage an diese B-Movies, an diese Mhm. Ich weiß nicht, wie heißt denn? Aber das ist doch immer, er hat doch immer eine Hommage an B-Movies, auch an B-Movies. Aber nicht in diesem Ausmaß, mit verbrannten Filmen und Szenen, ja. die fehlen und eben alten Schauspielern, die in B-Movies mitgespielt haben. Ja. Also ich finde den Film... Mir war es zu direkt. Also wenn ihr in Kill Bill dann kurz mal den Moment hat, keine Ahnung, wenn sie durch das Holz schlägt und dann geht die Kamera plötzlich ganz stark an und sagt, das ist wie in den alten Jackie Chan-Filmen. Das ist ein Moment. Und bei Deathloop kommt es mir halt so vor, als wenn er es die ganze Zeit hat. Also wenn ich wirklich mitschreiben könnte und in Minutentakt seine ganzen Tribute und sonst was drin habe, und das ist mir dann, ich möchte dann schon noch einen eigenen Film von ihm haben. Nur weil er was gut findet, finde ich in Ordnung, dass er es recycelt. Aber ich möchte trotzdem noch was Neues von ihm sehen, als Filmemacher oder als Drehbuchschreiber. Und das finde ich ist bei Deathloop am wenigsten, zumindest in seinen Filmen. Ich finde, dass er in anderen Filmen mehr originelle Elemente mit reingemischt hat. Das ist nicht sein bester Film, das ist ganz klar, aber ich finde, also viele mögen den Film einfach komplett gar nicht und ich verstehe halt nicht, wieso. Weil ich glaube, er ist für viele einfach, wie du schon sagtest, ist wirklich, die Story und so, es ist sehr dünn gesät, der Inhalt ist schon ist halt Overload einfach. Sehr reduziert, vollgepackt mit anderen Sachen. Das ist doch dann Hateful Eight auch, oder? Dann ist doch Hateful Eight der Death Proof des Westerns, oder? Finde ich aber nicht, gerade weil er Sachen nicht macht, die ich eigentlich von dem Western erwartet habe. Eben, er also bricht es schon. Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich einen Western. Also eben, wir haben keinen Showdown zwischen zwei Typen, die sich gegenüberstehen und dann zieht einer schneller oder so. Haben wir schon, aber wirklich klein mit diesem General, wo man von Anfang an weiß, dass er nicht so schnell ziehen wird. Weil es ist ja unfair, der alte arme Mann, der da hockt, der ein Rassist ist, man muss betonen, nicht der arme alte Mann, der ist ein scheiß Rassist und selber schuld, dass er über den Haufen geballert wird letzten Endes. Aber er hat schon so ein paar Sachen drin, aber er halt nicht dieses, ich weiß nicht, es ist mir zu reduziert bei Death Proof. Er ist halt zu, so wie als wenn man einen normalen Kinofilm genommen hätte und gekocht hätte und dann wäre alles verdampft, was an neuen Sachen drin wäre. Es ist nur noch die harte Essenz von Tarantino drin. Und vielleicht war mir das zu anstrengend für einen Tag von eben. Der dauerhafte Filmgrain war mir vielleicht zu viel. Das war aber auch nur im ersten, also in der ersten Hälfte extrem, in der zweiten nicht mehr so. Okay. Als dann die zweite Gruppe Mädels aufgetaucht ist. Und das Lustige ist, da macht er eine Sache in Death Proof, die ich jetzt bei anderen Filmen gerne gehabt hätte, und da macht er sie lustig, weil er fällt mir gerade ein bei Death Proof, da macht er ein hartes Ende. Und komischerweise gefällt es mir bei dem nicht. Das ist eigentlich wieder widersprüchlich. Ja. Bei Death Proof gefällt mir das nicht, dass er, also vielleicht auch, weil mir das Finale an sich so, ja, das ist, weiß nicht, das ist diese so, Verfolgungsjagd ist nicht mehr toll gemacht. Also mit dieser Stuntfrau, die auf diesem Auto draufhängt und das ja, ist das nicht ist, gefällt, das ist toll gemacht, ist keine Frage. Aber es ist halt so, okay, und jetzt ist er tot und jetzt... Achso, er ist eigentlich schon im Arsch, aber wir hauen jetzt noch 4 Minuten komm, jetzt auf die Drehung auf. Ja, dann lassen wir noch Hilary Rosario Dawson's High Heel in seine Fresse runter. Das ist doch geil, das ist doch mal ein gutes Meine Lieblingsstelle Ende. In Death Proof ist, wo er, glaube ich, ihn winkt oder so, wo sie schon echt angepisst sind und dann schießen sie mit die Hand. Ja, so. Na, und sein Schrei so, ah! Das finde ich super. Ja, oh, Ladies, hat echt Spaß gemacht. Oh, fuck, komm, ja, ist geil. Ich hatte echt richtig Spaß, als ich den Film gesehen habe. Vielleicht auch, weißt du, was auch so ist? Ich finde die Frauenfiguren in Death Proof auch sehr platt. Und er ist jemand, der gute und interessante weibliche Figuren schreiben kann, wie bei Kill Bill. Mhm. Die Braut ist so eine berühmte Figur auch geworden, eigentlich, über seinen Film hinaus. Und dass er coole, starke, eben auch Jennifer Jason Leigh ist in Hateful Eight nicht komplett wehrlos, auch wenn sie die ganze Zeit angekettet ist, sondern sie hat schon, also sie gibt Kontra und scheißt sich auch nichts, wenn sie das dritte Mal in die Fresse kriegt und sagt sie immer noch ihre Meinung. Und das sind schon, und ich finde bei, ich kann dir nicht, sag mir einen Namen von einer Figur aus diesem Death Proof. Egal, ob die ersten Mädels gleich sterben oder die zweiten. Jungle Julia. Okay. Stimmt, da ist wirklich ein Jungle. Ich hätte es jetzt auch nicht sagen können, wie und, eine heißt. Und Shana Banana gibt es auch noch. Aber es sind schon eher so ein Mischmasch. Es sind so, also es ist jetzt nicht eine, die sich so raushebt oder... Ja, es ist halt, die erste Gruppe ist halt relativ wehrlos. Die ist halt... Ist ja okay, um zu sagen, dass er ein Psychopath ist. Die zweite Gruppe ist halt dann... Mit denen hätte er sich mal besser nicht angelegt, also... Aber wenn man überlegt, dass er jetzt hier 8 Figuren hat in Hateful Eight und 8 Figuren trotzdem jedem irgendwo eine Story gibt. Klar, dem General zum Beispiel sehr, sehr wenig, aber jeder kriegt eine Story. Natürlich ist der viel länger, der Film. Braucht man nicht reden, natürlich ist das nicht ganz fair. Aber bei eine richtig eigene Story kriegt doch keine von den Frauen. Die sind halt Buddies. Natürlich, natürlich. Vielleicht habe ich den so falsch in Erinnerung. Ich habe das überhaupt nicht mehr so wahrgenommen, dass da irgendwie. Es wird echt viel angedeutet, was mit, also wieso die Beziehung zwischen denen. Also ich. Echt? Ich kann deine Kritik nicht so ganz. Wir haben ja eh eventuell einen Tarantino-Marathon vor. Und ich gucke ihn auch nochmal an und lasse mich gerne überzeugen vom Gegenteil. Ich sage nicht, dass ich da. Dass es nicht sich ändern könnte, aber der war halt sehr enttäuschend für mich beim ersten Mal. Nachdem ich halt von bis dahin jedem Tarantino-Film völlig geflasht war. Gut, in dem Sinne, mehr haben wir auf jeden Fall, glaube ich, echt nicht mehr zu sagen. Das war jetzt unsere Analyse des Schaffens von Tarantino anhand von Hateful Eight. Und in dem Sinne bis zum nächsten Toffer auf Podcast. Tschüss. Ciao. Ciao.